Ist eine Familienangelegenheit den ganzen Tag. Täglich durch dick und dünn, wir finden unseren Weg. Wir sind eine geschworene Truppe, es gibt nichts, nichts Besseres. Mit Liebe und Unterstützung, wir erobern jedes Wetter. Aus verschiedenen Lebensbereichen, wir kommen zusammen. Das Blut fließt tief für immer und ewig. Durch Höhen und Tiefen, wir werden uns gegenseitig auffangen. Wir stehen vereint da, wir sind in all den die Stärksten. In dieser Familienangelegenheit. Wir werden niemals loslassen durch die Prüfungen und Stürme. Wir werden immer wachsen. Liebe als unsere Rüstung. Wir werden uns jeden Kampf stellen, jeder Schritt, den wir machen. Wir gehen es Seite an Seite. Es ist eine Familienangelegenheit. Den ganzen Tag, täglich. Durch dick und dünn, wir finden unseren Weg. Wir sind eine eingeschworene Truppe. Es gibt nichts Besseres, Liebe und Unterstützung. Aus verschiedenen Lebensbereichen, wir kommen zusammen. Das Blut fließt tief für immer und ewig. Durch Höhen und Tiefen, wir werden uns gegenseitig auffangen. Wir stehen vereint da, wir sind in all den die Stärksten. In dieser Familienangelegenheit. Wir werden niemals loslassen durch die Prüfungen und Stürme. Wir werden immer wachsen, mit Liebe als unser Rüstung. Wir werden uns jeden Kampf stellen, jeder Schritt, den wir machen. Wir gehen es seit. Wir gehen es seit, wir machen. Wir gehen es seit, jeder Schritt, den wir machen. Wir gehen es Seite an Seite. Wir gehen es seit in Kampfstellen, jeder Schritt, den wir machen. Wir gehen es Seite an Seite. Es ist eine Familienangelegenheit, den ganzen Tag, täglich. Durch dick und dünn, wir finden unseren Weg. Wir sind eine eingeschworene Truppe. Es gibt nichts Besseres mit Liebe und Unterstützung. Wir erobern jedes Wetter. Aus verschiedenen